die Meute schart. In Schlangen ich nicht gerne warte. Ich brauch's auch nicht mit 10er-Karte. Salmonellen, Vanille, Eis. Ungeduschter, kalter Schweiß. Hurra, wir fahren jedes Jahr nach Bottrop anstatt Malaga. Kommst du mit? Kommst du mit? Kommst du mit? Kommst du mit? Auf das Dosenpfand. Der Malte hat nen Stein im Schuh. Erklärung gibt keine Ruhe. Panik bricht aus dein Fisch. Na endlich kommt was auf den Tisch. Die Meute wird ganz ungestüm. Das ist nur kein Heilkostüm. Kommst du mit?